Auschwitz, Stimmen. 2. Realisation, Ronald Steckel. Uns ordnete man in Reihen, die nach rechts gehenden Frauen, und wir wurden in ein Bad hingeführt, gänzlich enthaart. Alle behaarten Hautteile wurden vom Haar entblößt mit Rasiermaschinen und ganz unglatt. Es waren sehr entstellte Figuren, da die geschorenen Frauen, und sehr unglücklich. Ich tröstete sie, das geht zu einer Arbeit, wir werden desinfiziert, wir werden Kleider bekommen. Da wurden wir nach diesem Rasieren aus dem Raum herausgeführt. Unsere abgelegten Sachen, die wir mit uns hatten, haben wir gar nicht mehr da gefunden. Nichts von unseren Kleidungsstücken. Es wurde uns ein ganz fetzenartiges Kleid hingegeben, Holzschuhe. Man ordnete uns in Reihen und führte uns in die Blocks. Nun seid ihr hier Häftlinge und habt nichts zu sagen. Und so vergingen dann die folgenden Wochen. Lange, schwere Zeit. Häftling 34880. 38911. Weil ich Jude war. 77493. Juden, Polen, Russen, Tschechen, Holländer, Belger, Franzosen, Ukrainer. 51.066. 70.096. Wegen des Verdachtes des Hochverrates gegen das deutsche Volk. 128, 131. Weil damals hat man Bensburg Juden reingemacht. Es ist schwer zu sagen, wer das Bessere losgezogen hat. Denn selbst die wenigen, die schließlich überlebt haben, auch sie sind für ihr Leben gezeichnet. Sie haben jeder für ihr ganzes restliches Leben noch an dem zu tragen, was sie seelisch und körperlich dort erlitten haben. 133, 619. Aus rassischen Gründen. 30.674. 29.236. Wir wurden angestrahlt durch Scheinwerfer. Das Lager war ja Tag und Nacht hell. 68.385. Als Jude. 959. Es war doch so, dass die Arbeit im Lager lebenszerstörend wirken sollte. 44.070. 168, 194. Ich bin am 12. Mai 1939 in Prag von der Gestapo verhaftet worden. 31.309. 279. A. 25.382. Die Häftlinge waren ja so diszipliniert. Die Häftlinge waren so folgsam. Die Häftlinge haben alles gemacht, was ein SS-Mann gesagt hat. Die haben ja ihren besten Kameraden totgeschlagen, wenn es SS-Mann gesagt hat. Der Häftling 87.078, 180 Zentimeter groß, 43 Kilo schwer. 95,433, 175 Zentimeter groß, 39,5 Kilo. 117.132, 1,80, 36,5 Kilo. 166,400, 1,73, 39 Kilo. 25.383. Ich wurde angezeigt wegen Fluchtblätter aus politischen Gründen. Ich habe nach der Kristallnacht 1938 jüdischen Bekannten geholfen. Häftling 105675. Da ich in einer jüdischen Familie geboren wurde, wurde ich eines Tages verhaftet und nach Auschwitz verschickt. 70.110. 104.953. Weil ich Jude bin. 71.114. 60.356. Nachdem die Gestapo nach meiner Verhaftung wurde mir erklärt, dass ich unter die sogenannten Nürnberger Gesetze fiel. 70.263. Ich war angeklagt in Untersuchung wegen hohen Landesverrat und wegen Beteiligung in einer fremden Wehrmacht. 30.674. Nummer 135.415. 29.162. Ich war 1933 Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei geworden, nachdem ich vorher 10 Jahre Sozialdemokrat war. Ich wurde wegen meiner jüdischen Frau als wehrunwürdig entlassen. 49.734. 45.218. Häftling 118.331. Ich bin im September 1938 als Jude verhaftet worden bei einer antijüdischen Aktion. 75.007. Ja, ich war ein Mitglied einer Gruppe von Sozialisten. 85.0. Darf ich mal nachsehen? 85.908. Also es ist in 43 plötzlich 2 Briefe von 2 Standesämtern gekommen, von 2 entlegenen Ortschaften in Thüringen und in Oldenburg. In der einen war eine Anfrage: Wie kommt es, dass eine kleine Stadt wie Auschwitz so viele Tote führt? Und bei der Gelegenheit habe ich schon am ersten Tag eine Gruppe der Häftlinge gesehen. Im ersten Moment wusste ich nicht, was ist das. Die Köpfe wurden rasiert und die haben schrecklich mit Kindern, wie die Kinder geschreien. Die wurden von den SS mit Hunden gejagt. Dann habe ich erfahren, dass es die jüdische Mädchen waren. Also als ich gesehen habe, wie diese deutsche SS-Männer, und da waren auch die Offiziere, und ich nehme an, dass die Offiziere höhere Ausbildung gehabt hatten, und als ich gesehen hatte, dass die Deutschen mit höherer Ausbildung diese hilflose Mädchen ins Gesicht schlagen, mit Füßen treten, mit Hunden jagen, da hatte ich schon ein klares Bild darüber gehabt, was wir zu erwarten haben. Aber ich erinnere mich vor allem Frauen mit ihren Kindern, die dort gestanden sind, mit kranken Kindern. Das Lager war in einem unbeschreiblichen Zustand. Lehmboden, aufgeweicht, verdreckt, keine Waschmöglichkeit, Latrinen, ich glaube, sie wurden Ihnen schon geschildert, wie sie in Birkenau aussahen, die Kleider, keine Reinigungsmöglichkeit für die Kleider, die Kinder haben am schlimmsten ausgeschaut, oder vielleicht hatte man den Eindruck bei den Kindern, dass es am schlimmsten war, weil es einem am nächsten gegangen ist. Ich habe dann mir einen Krankenblock angeschaut. Und zwar war das der Krankenblock, in der auch die Frauen gelegen sind, die entbunden haben. In Zigeunerlager kamen auch Kinder zur Welt. Aber was ich dort gesehen habe, das war schlimmer als alles andere. Ich habe Frauen gesehen, die glücklichsten waren die, es waren einzelne darunter, die wahnsinnig geworden sind. Ich habe kleine Kinder gesehen, Neugeborene. Die einzige Sorge, die ihnen zuteil wurde, war die, dass sie sofort die Häftlingsnummer tätowiert bekamen, mit einem Z. Und zwar bekamen die Häftlingsnummer in den Oberschenkel, weil der Unterarm eines Säuglings zu klein war dafür. Und ich habe dann die Leichenkammer gesehen, die anschließend hinten bei dem Block war. Und dort war ein Berg von Leichen, Kinderleichen, und dazwischen waren die Ratten. Wenn man diese Muselmänner gesehen hat, das waren ja schwankende Gestalten, das war ein Skelett mit Haut überzogen, nicht wahr? Die sind so hin und her gewackelt, sie waren langsam, wie ich schon erzählt habe, langsam in ihren Bewegungen, das hat man auf Kilometer gesehen, aber gerade die haben ja am meisten gereizt. Aber man sieht, wenn man den Menschen dort seinen Teil geben, dass er wenigstens am Leben bleibt, das würde ich hier nur schildern, muss er sich durchsetzen, weil er ja, da gibt es ja keine Polizei, kann er sagen, der Häftling soll für Ordnung sorgen. Wie soll er das machen? Sonst, wenn so sechs und sechs, das sind 18, übereinander liegen, die dann des Nachts sterben in der Kälte und so weiter. Zum, jedes Mal, bevor der Häftling stirbt, läuft ja ihm noch so eine Art Durchfallen, das läuft den anderen auf dem Kopf. Also wir sind ja da verdreckt und versaut gewesen und mussten sehen, wir machen, jede Nacht war ja Lindjustiz fast, wenn ein Häftling sich sein Stückchen Brot hier am Leib geschnürt hatte und wollte zum anderen Tag aufheben und einer ihn heimlich das geklaut hat, der wurde ja gleich nachts erschlagen. Dann hätten sie schon einen Block geschreien und dann wurde zugeschlagen. Ja. Der war dann morgens eine Leiche, der lag dann da, bis er zum Rapport abgehängt wurde. Diese Selbstdisziplin, ohne die kamen wir nicht aus. Das ist vielleicht so manches zu verstehen. Ich habe SS-Leute gesehen, die dorthin gekommen sind. Ich muss zu ihrer Entschuldigung sagen, dass die mit angesteckt sind, direkt auch hysterisch geworden, weil sie sich nicht anders durchsetzen. Und die von den Kapos, Oberkapos angesteckt wurden. Ja. Die Masse war so verroht und war es ein anständiger Häftling, nicht wahr? Oder der hatte was zu sagen, dem blieb nichts anderes übrig, als dass er sich mit Gewalt durchsetzen musste. Ja. Das nun vieles entartet, verrohte und besonders so kriminelle Häftlinge, die dann mit der SS zusammen gesoffen haben und die ja das Geld von den vergasten Juden da hinten rum, das ist ja bekannt, nicht wahr, bekommen hatten. Die haben ja wie die Mahn im Speck gelebt und haben sich gefreut, wenn sie Menschen zu Tode foltern konnten, martern konnten, noch besser als die SS. Die haben ja die besten Beispiele gegeben. Ich bin ja selbst dabei gewesen, wie der August, in einem Block, das war ein Deutscher, da habe ich mich schämen müssen, wie der die Menschen in den Leib getreten hat, mit den Füßen und so weiter, dass die Därme rauskamen. Das war ein selbst ein Häftling und Blockälster, ja, wenn der besoffen war. Also es war ja alles so infiziert und die Menschen sind ja keine Menschen mehr gewesen, sind ja alle Bestien geworden, ja. Meine erste Arbeit war zusammen mit einer Reihe anderer polnischer und deutscher Kameraden in zwei Schichten, Tag und Nacht, diese Totenbescheinigungen auszustellen mit Todesursachen, die wir aus einer gewissen Auswahl heraus einzusetzen hatten. Wenn jemand durch Gewalt umgekommen war, erschlagen worden war, mit einer Phenolspitze ins Herz getötet worden war, vor der schwarzen Wand auf Block 11 erschossen worden war, durch Genickschuss. Wenn jemand verhungert war, durch einen Kapo umgebracht wurde, auf die vielfältigste Weise. Wenn jemand auf der Flucht erschossen worden war. In der Krankenbauschreibstube lag eine Liste vor, die vom Lagerarzt oder von der politischen Abteilung, das weiß nicht, zusammengestellt war. Da waren sämtliche Krankheiten, die möglich sind, bei einem natürlichen Tod eingetragen. Wenn eine Selektion stattgefunden hatte und die ausselektierten Kranken noch auf dem Lastwagen, auf diesen großen LKWs zu den Gaskammern fuhren, dann arbeiteten schon die Schreibmaschinen im Krankenbau und da wurden die Totenberichte geschrieben. Das wurde sehr genau gemacht für die Standesämter und so weiter. Und dann hieß es meinetwegen, also verstorben, Herz- und Kreislaufschwäche, 0:01, 0:02, 0:03 und so weiter und so weiter. Nicht wahr, je nachdem, wie stark der Transport war. Meistens waren es ja mehrere Hunderte oder vielleicht Tausend, nicht wahr, die nach Birkenau transportiert wurden. Aber eine wahre Todesursache wurde nie bekannt gegeben. Im Gegenteil, die Fieberkurven, soweit welche vorhanden waren oder wurden sie künstlich noch angefertigt, die enthielten alle Medikamente, die ein Kranker nur überhaupt erhalten kann, um gesund zu werden. Und dann ging meistens auch noch ein Beileidsschreiben an die Angehörigen, soweit es sich um deutsche Staatsbürger gehandelt hat, nicht wahr, dass trotz aufopfernder Pflege nicht war, es nicht zu vermeiden war, dass der Betreffende an Herz- und Kreislaufschwäche verstorben ist. Ein anderes Beispiel ist mir bekannt, auch ein Bekannter von mir, ein Pole, der Blockschreiber war, bekam eines Abends oder in der Früh die Liste und auf der Liste von seinem Block, den Leuten, die also nicht auszurücken hatten, und auf der Liste war auch seine Nummer. Er wusste, um was es geht. und er hat seine Karteikarte schon herausgezogen und das Kreuz darauf geschrieben, bevor er noch selbst weggegangen ist in den Bunker. Die Akten der Deutschen waren voll und sehr korrekt. Die Akten der anderen, also für Russen stand ein Stempel, vereinfachtes Verfahren. Bei den Polen stand sehr oft Zurückkehr unerwünscht. Und bei den Juden war ein armes Blatt mit den Personalien, das war alles. Wenn Zugänge gekommen sind, ist ja alles abgenommen worden. Und vor allem dann ist die Sache in Birkenau sortiert worden. Das heißt, alles, was Medikamente, Schönheitsmittel und Zahnpasten und alles, die sind alle in die Apotheke, in die Hauptapotheke geschickt worden und nachgesucht worden, aufgemacht worden, die Tuben, die Zahnpastatuben, Cremetuben und alles. Denn viele hatten ja gerade in diesen Sachen etwas versteckt bei diesen Transporten, und die sind in der Hauptapotheke in Auschwitz vor einem bestimmten Kommando, dort in der Apothekerkommando, durchsucht worden. Die Pakete wurden aufgerissen und sofort sortiert. Dokumente, persönliche Fotografien, Familienalbums wurden auf Platz verbrannt. Dann Hemden, Jacken und so weiter, das wurde alles sehr sorgfältig aussortiert nach der Qualität. Da waren Herrenhemden erster, zweiter und dritter Klasse und Damenhemden erster und zweiter, dritter Klasse und so weiter. Pelze und alle die Effekte, die die Opfer mitgebracht haben, das wurde sortiert in großen, in diesen Effektenkammern, Komplexen. Dann kamen die Züge und auf die Züge wurden die Güter verladen. Ich habe oft gesehen die Züge mit einer Anschrift Winterhilfswerk. Und verschiedene andere Sachen waren dort. Es war dort eine große Menge an Geld zu finden. Zwischen den Paketen waren dort Valuten, Gold, Golduhren und so weiter. Die Wertsachen wurden in einen großen Koffer verschleppt. Also das war ein Koffer, der war voll mit Dollars, englische Pfund, Marks, Zlotys, Golduhren und solche Sachen. Also jedenfalls große Werte. Die Vergasten, die Verwertung der Vergasten geschah so: Den Frauen wurden die Haare abgeschnitten, die wurden gesammelt für irgendwelche industrielle Zwecke. Den Leichen wurde durch ein Team von sogenannten Zahnärzten der Goldzahnersatz aus dem Mund geholt und gesammelt. Und das wurde sehr genau gemacht. Es gab eigene Formulare, da hieß es, aus der Leiche, Nummer so und so, wie so. Also wenn es sich um einen aus dem Lagerstand handelt, der schon eine Nummer hatte, da wurde ein genaues Protokoll abgefasst, welcher Goldzahnersatz entfernt wurde. Dort im Krematorium von den anfallenden Transporten, die keine Nummern hatten, da ging das einfach so herausgerissen und da war eine Kiste mit einem Schlitz, da wurde das hineingeworfen. Und das wurde uns mit in einem Sanker, das weiß ich nicht mehr genau, zwei oder dreimal in der Woche, ein großer Kübel, der wurde dann mit diesen Zähnen rausgerissen, Kieferteilen und so weiter, der wurde gebracht. Und dann waren wir vier Häftlinge, die das dann einschmelzen mussten. Und dann entstanden so Platten in dieser Größe. Und die daraus entstandenen Goldbarren, die wurden dann, soweit mir bekannt war, ans SS-Reichssicherheitshauptamt nach Berlin geschickt. Und dann war noch ein Lager von Gynäkologen, ein Team von Gynäkologen. Die hatten die Aufgabe, in den weiblichen Leichen nachzuschauen, ob sie nicht in den Geschlechtsorganen irgendwelche Wertgegenstände, Geld oder sonst etwas versteckt haben. Naja, die Häftlinge, die ins Lager eingeliefert wurden, hatten ja das Bestreben, irgendwie etwas sich da mitzunehmen, durchzuschmuggeln, um sich das Leben zu verbessern. Und da wurden eben die Leichen untersucht, um auch auf diesen Plätzen etwas zu finden. Die Aufklärung eines Korruptionskomplexes, die fortgesetzten Diebstähle, die Unterschlagung und die Veruntreuung von Häftlingseffekten. Tätigkeit in Auschwitz, Sonderkommission, weit über 120 Ermittlungsverfahren im Auftrag des Hauptamtes SS-Gericht München aufgrund des herbeigeschafften Beweismaterials 23 Unterführer der Waffen-SS festgenommen, 2 SS-Führer, Aberkennung oder Ausschluss aus der Waffen-SS. Häftlinge beordert, Hunafabrik. Hunafabrik, sobald wie möglich, Sonderlager, Häftlingen den Weg zu sparen, die hatten 7 Kilometer zu laufen, sehr viele Leute auch krank wurden, umzäuntes Arbeitslager Monowitz. Arbeitslager, 20 andere für die Firmen, die außerdem beschäftigt, ungefähr, ich glaube, 200 Firmen, also Montagefirmen, die den Aufbau des Werks zu besorgen hatten. Und eines dieser über 50 Lager zugewiesen den Häftlingen, die vom Konzentrationslager umzäunt. Aufsicht über dieses Lager hat die SS, die IG hatte in dem Lager nichts zu sagen. Leiter des Lagers Monowitz unterstanden diese SS-Leute dem Hauptlager in Auschwitz. Selbst in Auschwitz, im Werk Auschwitz, dem Buna-Werk Auschwitz. Und hatte Gelegenheit, durch das Werk zu gehen. Ich bin auch allein durchgegangen, unbefangenes Bild zu bekommen. Eindruck gehabt, dass die Leute ordentlich ernährt, nicht viel Unterschied zwischen Fremdarbeitern, deutschen Arbeitern und der allgemeine Ernährungszustand, damals etwas reduziert, auch für uns, kein Unterschied. Von Auschwitz selbst, vom Konzentrationslager, ungefähr 50 Lager bedient, die anderen Firmen gehören. Ob das jetzt Siemens oder Grob oder Flick war, das kann ich jetzt nicht alles. Die Kohlengrube Janina war ungefähr 400 Meter unter der Erde. Und im Lager, im Kohlengrubenbergwerk selbst, waren vor allem Leute eingesetzt, die nie im Leben eine Kohlengrube gesehen hatten, die nie im Leben untertags eine derartig schwere Arbeit verbrachten, die an den gefährlichsten und hässlichsten Stellen dieser groben Kohlengrube eingesetzt war. Sie müssen verstehen, dort waren Polen als Zivilarbeiter und unsere Häftlinge setzte man an den Stellen ein, wo es zum Teil im Wasser war, wo es zum Großteil Stellen gegeben hat, wo sie am Bauche kriechend im Wasser ungefähr 8 oder 10 Stunden arbeiten mussten. Da waren Unfälle am laufenden Band. Wir sind damals schon so zeitlich in der Früh aufgeweckt worden, so um 3 Uhr, denke ich, sind wir marschiert in das Kommando. Dort haben wir solche Planierungsarbeiten, Vorbereitungen zu irgendeinem Bau. Auf diesem Kommando habe ich mit meinem Vater gearbeitet, der eines Tages auf diesen Arbeitsplatz ist zu ihm ein SS-Mann gekommen, den ich nicht mit der Name kenne. Es war ein Posten. Hat die Mütze meines Vaters weggenommen und weggeschmissen hat. Und wie mein Vater sich die Mütze holen wollte, hat er ihn erschossen. Das war mein erster Eindruck auf Auschwitz. Wenn ich zu diesem SS-Mann kam, ich war sehr jung noch, ich war 17 Jahre alt. Ich dachte damals, dass mein Leben schon keinen Wert hat, weiter ohne meinen Vater zu leben. Ich sprang zu ihm und er hat mich geschlagen und hat geschrien, dich schieße ich nicht, schade um die Kugel, du krepierst sowieso. Und zur Strafe musste ich dann abends nach der Arbeitsschicht mit meinen Kameraden, meinen Vater, von diesem Platz auf den Rücken zurück ins Lager tragen. Ich musste ihn auch aufheben von dem Platz, wo er erschossen wurde, und noch warmes Blut habe ich in meinen Händen gespürt. Stellen Sie sich vor, wenn Sie das dauernd und täglich mit ansehen, wenn die Kommandos rauslaufen, sie schleppen sich raus, die kommen abends mit Toten auf der Barre wieder, sie stehen vorne vorm Tor, sehen die Kommandos dort vorbeiziehen. Das kann nicht jeder auf die Dauer ertragen. Das ist zu viel. Die Häftlinge sind einmarschiert früh. Oder am Abend sind sie mir einmal steht ungefähr 11.000 Häftlinge. Wir haben den Befehl gehabt, die Häftlinge zu filzen. Wenn einer was gehabt hat, da habe ich ihn rausgeschickt auf rechts. Auf die rechte Seite habe ich ihn rausgeschickt, weil es wann er gewesen war. Laufend haben wir ja gefilzt. Und die wurden dann später aufgeschrieben Und dann haben wir ihm eine Meldung geschrieben. Die Häftlinge wurden nicht zur Selektion nicht vergast und anschließend standen sie nicht die ganze Nacht. Anschließend war der Appell gewesen. Das erste Mal, wie ich auf den Block, auf den Hof 10 und 11 kam, da waren wir ungefähr 8 oder 10 Mann. Wir zogen den Wagen hin. Ich habe nie in meinem Leben vorher eine Leiche angefasst. Ich habe nie in meinem Leben eine Leiche gesehen. Und als uns das Tor geöffnet wurde, da sah ich ungefähr 300 Mann auf der linken Seite des Hofes liegen. Wir bekamen am Hof eine Armschlinge, die unseren Unterarm, unsere Hand erfasste. Und mit der anderen Schlinge mussten wir je einen Mann durch den Sand zum Wagen ziehen. Zu viert haben wir die Leichen aufgeladen. Und ich hatte gleich das Glück, am ersten Tage auf den Wagen mit einem anderen Kollegen hinauf zu müssen. Ich kann Ihnen nicht schildern, wie furchtbar es ist, auf Leichen zu treten, auf Leichen herumzumarschieren, sozusagen, und so viel als möglich so zu ordnen, dass der Wagen dementsprechend voll war. Ein Vorfall war, dass ein ungarischer Häftling hat sich beim Abendappell beim SS-Mann, dem Appell bekommen hat, beklagt, dass er von seinem Blockältesten geschlagen wurde. Und der SS-Mann hat sich das notiert, hat nach Einzelheiten ausgefragt und damit war es Schluss. Abends, als wir im Block waren, da käme eine Gruppe Funktionshäftlinge herein und sie haben den Häftling, der sich beklagt hat, aufgefordert. Wer hat sich da beklagt? Und er war ganz naiv, glaube ich, ist aufgestanden. Dann haben sie ihn in die Blockältestenstube hereingeholt, die am Blockeingang war. Und dann ungefähr 2 Stunden missbehandelt. Nachdem man ihn herausgetragen hat, war es nur Fleischfetzen und Blut. Eines Tages kam der SS-Mann Zabel und er hat mir in 2 solche keramische Eimer, das waren so Steintöpfe, die circa 15 Liter Inhalt haben, 2 voll mit Fleisch gebracht. Wenn ich das Fleisch in die Hand genommen habe, habe ich sofort gesehen, dass dieses Fleisch nicht aus. Ich nahm ein Stück dieses Fleisch und ging in das Laboratorium vis-à-vis, wo ein bekannter tschechischer Bakteriologe war, Professor Tomaschek aus Brünn. Ich kam zu ihm und sage ich ihm, Herr Professor, schauen Sie, dieses Fleisch kann nicht aus einem Rind oder aus einem Pferd sein. Das sind doch kleine Stücke. Ich denke, dass es Menschenfleisch ist. Und der Professor Tomaschek sagt mir, so graue Mörder sind die nicht, dass die sollen so das Menschenfleisch für diese Zwecke bringen. Aber wenn ich habe das Fleisch verarbeitet, wo auch 2 Stück Leber war, habe ich ein Stückchen Fleisch gefunden. Da konnte man sofort sehen, dass die Haut eines Menschen ist. Und seit diesem Tag haben wir gewusst, unser kleiner Kreis, denn wir haben Angst gehabt, davon zu sprechen, dass ich habe in Wirklichkeit Menschenfleisch für bakteriologische Zwecke verarbeitet und habe ich circa ein halbes Jahr Menschenfleisch gekocht, um die Ration, die SS-Männer bekommen haben, damit die selbst sich Beefsteaks und andere Sachen davon machen könnten. Also habe ich fast jede Woche diese 2 Gefäße voll mit Fleisch bekommen wo Menschenleben war, Leber war, und das habe ich dort verarbeitet. Und dann wurde ich einmal von dem Sanitätsoffizier, Unteroffizier, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, kam er mal an und sagt, er braucht 8 starke Häftlinge. Und ich habe mich gleich verdrückt, dachte wieder dasselbe. Draußen stehen 2 Lastwagen, auf jeden Wagen steigen 2 Mann auf und die fahren mit nach dem Güterbahnhof. Da sage ich ja, Oberscharführer, was ist los, wozu werden wir geholt? Ihr Möbel verladen. Und da kamen wir auf den Güterbahnhof, da standen 2 oder 3 Waggons, ich weiß nicht mehr. Und an der Seite ein Haufen SS mit Hunde und die Gummiknüppel, Reitpeitschen in der Hand. Da dachte ich mir gleich, das sind da keine Möbel verladen. Und da mussten die Lastwagen rückwärts ranfahren. Da wurden die Waggons aufgemacht. 2 steigen rein im Waggon, schmeißen raus und die anderen beiden packen im Lastwagen. Und da haben wir, wie die Tür aufgemacht waren, waren in jedem Wagen, also in dem ich dann war, waren 94 oder 97, ich weiß nicht mehr genau, und im anderen Wagen auch. Und ob es 2 oder 3 Wagen waren es bestimmt, ob es 3 Wagen waren, weiß ich nicht mehr. Und da waren in jedem Wagen Mädels im Alter von 2, 3, 4 Jahre, angezogen wie die Käthe-Kruse-Puppen, als wenn sie irgendwo zum Geburtstag angezogen wurden. Alle tot, manche waren noch warm gewesen. Es hat geheißen, die wurden in den Waggons vergast. Und in jedem Waggon waren Mädels noch drin von 21 Jahren, junges Fräulein. Da habe ich ein Kind, hat die noch, war vielleicht nur 2 Jahre alt, aus dem Arm rausziehen müssen, damit sie mit aufgeschmissen habe, auf dem Lastwagen. Und da hat man an seine eigenen Kinder gedacht und nahm sie langsam hoch und wollte sie immer ausreichen. Da habe ich vom einen SS-Mann ein paar mit einem Gummiknüppel über den Rücken bekommen, wenn ich dann denke, merke ich es heute noch. Und da haben wir sie genommen an der Haare, an den Arm, wo wir nur fassen konnten, haben sie nur immer ausgeschmissen. Ja, ich habe mal persönlich ein Kommando bekommen, und zwar ein Kommando von der Strafkompanie. Ich musste mit 100 Häftlingen zum sogenannten Gleisbau. Dieses Gleisbaukommando lag aber außerhalb des Lagers. Und dann wurde ich ans Tor gerufen und von Herrn Hoffmann folgende Worte gesprochen. Sie wissen doch, dass unser Führer ein Judenpogrom zu lösen hätte. Ich habe die Frage bejaht, denn es blieb mir ja nichts anderes über. Dann bin ich mit diesen 100 Häftlingen rausmarschiert durchs Lagertor. Wir wurden draußen von der Wachmannschaft eingekreist und so marschierten wir auf dem Arbeitskommando zu. Als wir dort angekommen sind, verteilte sich die SS, sodass wir in der Mitte waren und die SS einen Ring bildete. Ich sagte zu den jüdischen Häftlingen, seid vorsichtig, jeder, der außerhalb der Postenkette geht, wird auf der Flucht erschossen. Ich darf wohl sagen, dass gerade dieser Tag meiner Meinung nach eine regelrechte Treibjagd gewesen ist auf Häftlingen. Und so hatte ich an diesem Tage 28 Tote. In der Regel war es ja so, dass wir Häftlinge unsere toten Kameraden ja immer selbst mit ins Lager bringen mussten. Aber in diesem Fall schickte Herr Hoffmann ein LKW heraus und die Toten wurden da drin verladen. Ich gab des Abends nach dem Appell den Zettel ab, worauf die einzelnen Nummern der Häftlinge standen, und somit war dieser Tag beendet. Und am Mittag haben sie damals an dem Morgen, ich glaube, 8 oder 10 Häftlinge, eine große Zahl, tot reingetragen. Das war so lange Holzpriegel, dauernd auf der Achsel, der und der auf der Schulter. Und 2 Brettler rum und da sind 2 Droberkläger. Und so sind mehrere, das war die sogenannte Strafkompanie. Und da haben sie das Lied gesungen, das hat geklungen, so hohle Stimmen, wie wenn Tote jetzt reinmarschieren und singen. Mittags sind sie zum Einmarsch gegangen, haben die Häftlinge reingetragen und haben gesungen. Lasset uns singen und fröhlich sein, das Lied. Das habe ich ja tausendmal gehört. Dieses Erlebnis ist mir vielleicht deshalb so stark in Erinnerung, denn die Exekutierten wurden später von Häftlingen auf Wagen herausgezogen und diese Wagen, sie hatten so schiefe Bordwände, die waren ja nicht dicht und jetzt ist das Blut heruntergeronnen und hat auf der Straße lauter Streifen hinterlassen und der Weg von Block 11 bis zum Lagertor, der geht durchs ganze Lager, denn das ist das entgegengesetzte Ende. Und es hat einige Zeit gedauert, es war im Sommer, es war jedenfalls warm, ich weiß nicht, vielleicht war es späten Frühling, vielleicht war es Sommer, hat sich das längere Zeit auf der Lagerstraße gehalten und es war so deprimierend. Obwohl wir gewusst haben, dass, ich weiß nicht, waren es damals 100, die erschossen worden sind, aber 100 waren nichts in Auschwitz. Wir haben gewusst, dass zur selben Zeit ein Transport in Birkenau angekommen ist mit ein paar tausend Menschen, die sofort in die Gaskammer gegangen sind. Aber der optische Eindruck, der war so erschütternd. Und als ich in den Bunker kam, da hat immer ein deutscher Artist uns verschiedene Schlager gesungen und sagt, dass er im Stehbunker ist und Schlage ihn zum Verhungern verurteilt hatte. Da hat uns immer verschiedene Schlager gesungen und mit jedem Tag war er immer schwächer, so dass zum Schluss hat er dann nur gebrüllt wie ein Tier vor Hunger. Und an einem Sonntag im Februar, da war er schon tot, da hat ihn der Jakob herausgezerrt aus diesem Stehbunker. Ich habe keinen guten Ruf in Auschwitz gehabt bei den Häftlingen. Ich war öfters, gebe ich zu, dass ich öfters angetrunken war gewesen. Und sogar in den Vormittag schon um 10 Uhr hatte ich schon meine Ladung drin. Ich konnte den Dienst anders nicht, ne, wahr? Ich habe die Häftlinge ganz kurz gehalten. Häftlinge, die sich an die Lagerordnung nicht gehalten haben, habe ich das erste Mal habe ich ihnen einen strengen Verweis gegeben, habe sie aufgeschrieben. Nächstes Mal habe ich sie gemeldet, ich habe sie nicht geschlagen. Der Häftling, der wurde dann vorgeführt und wurde vernommen vom Schutzhaftlagerführer und bekam 25 auf den Bock. Oder er kam in die SK nach Birkenau. Oder er kam in die Kiesgrube. Anfänglich war es wohl so, dass die Prügelstrafe in Berlin beantragt werden musste. Und das wurde dann auch anfänglich verlesen. Laut Befehl, Reichssicherheitshauptamt, so ähnlich, bekommt der und der Häftling Nummer so und so 25 oder auch mehr Stockhiebe. Später hat man davon abgesehen und hat die Prügelstrafe ohne Verlesen und ich möchte annehmen, auch ohne Antrag von selbst verhängt. Prügelstrafen gab es bei ganz geringfügigen Anlässen, bei ganz geringfügigen Vergehen gegen die Lagerordnung. Es hat ein Häftling eine Zigarettenkippe gefunden, hat sie geraucht, vielleicht während der Arbeitszeit. Oder er ist in irgendeiner Weise dem Blockführer oder Kommandoführer unangenehm aufgefallen. Dann wurde er schon gemeldet und die Prügelstrafe wurde abends vollzogen. Es hat Zeiten gegeben, in denen abends während des Appells mehrere Häftlinge geschlagen wurden. Block 11 bin ich gegangen, habe den Bunkerführer abgegeben, habe ich gesagt, da sind hier 12, habe ich gesagt, Kandidaten, habe ich gesagt, zur Prügelstrafe. Der hat sie im Flur aufstehen lassen. Ich bin zurückgegangen wieder zur Blockführerstube, zur Rapportführerstube und habe gemeldet dem Arzt, habe ich gesagt, und den Schutzhaftlager, also die Häftlinge sind im Block 11. Meistens war es früh gewesen, um 8 Uhr. Auch Exekutionen meistens waren auch meistens um 8 Uhr, halb 9 Uhr bis 9 Uhr wurden die. Das war meine Aufgabe. Ich bin an Riebe gekommen, da habe ich meine Mappe genommen. Da war der Schutzauflageführer da gewesen und der Arzt war dabei gewesen. Und da war das Zimmer gleich links, wo man reinkommt, ein großes Zimmer. Da hat der Jakob den Bock geholt und da wurden Prügelstrafe verteilt. Das lag dann an den Jakob, wie der geschlagen hat und auch an den Arzt. Wenn der Arzt den Jakob ihm zugezwinkert hat, hat er gesagt, da, warte, du Zähne bekommen. Der Arzt hat festgestellt, dass er vielleicht nicht so gebaut war, wie er sollte. Ne? Aber die haben reingeschrieben, war das die 25 Prügelstrafe und das ging nach Berlin. Wo die Prügelstrafe fertig war gewesen, da mussten sie alle in den Flur. Da hieß es, alles geht, da mussten die Hosen runterziehen und der Arzt hat festgestellt, ob das durchgeschlagen war oder nicht. Wenn ich einen erwischt habe, sagen wir, habe ich ihn öfters geschlagen. Aber nicht mit dem Rundeisen, auch nicht mit der Latte, mit niemandem. Ich habe hier zwei mit der rechten Hand oder mit der linken Hand habe ich ihn geschlagen. Ich habe ziemlich derbe Hand und das genügte für mich. Der erste Schmerz bei Schlägen ist nicht so schlimm. Der große Schmerz tritt erst später ein. Und wenn man aber zwei, drei Tage später auch nur berührt wird an die Stelle, wo man geschlagen worden ist, dann ist das ein Schmerz, also den man schwer aushalten kann. Er war Blockführer bei uns im Lager. War besonders tüchtig zu schwache Häftlinge. Hat viel Sport getrieben mit denen. Hatte einen speziellen Schlag, einen Ellenbogenschlag. Das hat immer trainiert auf die Häftlinge. Ich war einmal zugegen. Es genickte für jeden Häftling, dass er den ersten Schlag bekommen hatte, dass es schon physisch zusammengebrochen war. Und wenn er physisch schwach war, da ist er schon liegen geblieben. Und das war schon auch so wie eine Todesstrafe. Die Wunden, die die Leute haben, stammten größtenteils von Misshandlungen, Stockschlägen, Schussverletzungen, auch Arbeitsverletzungen kamen natürlich vor. Und dann, was halt so grässlich im Lager war, die Furunkulose. Noch ganz durch diese vollkommen unhygienischen Verhältnisse kam es dazu, dass die Haut infiziert wurde. Durch die Abmagerung war die Widerstandskraft, die Abwehrkraft des Körpers selbst unerhört geschwächt. Und es konnten Bakterien in die Haut eindringen und machten Furunkel. Und diese Furunkulose hat sehr, sehr viele Todesopfer gekostet, weil bei jeder Selektion im Lager Furunkulose ein absoluter Grund war, um für ins Gas zu gehen. Vielfach kam es auch vor, dass Häftlinge mit Furunkulose noch später gezüchtigt wurden, wobei die Furunkel durch die Stockhiebe gewaltsam aufgequetscht und ins Gewebe, der Eiter ins Gewebe hineingepresst wurde. Es kamen fürchterliche Gesäßphlegmonen zustande. Ich habe etliche solcher grauenhafter Fälle gesehen, wo sich das ganze Fleisch vom Gesäß bis auf die Hüftknochen in Eiter auflöste und die Leute gingen unter den grässlichsten Qualen zugrunde. Und da kamen etliche Offiziere, ja. Die Ärzte kamen und haben dort Leute rausgesucht. Und dann hat der Kapo hat da gesagt, du brauchst doch keine Angst haben, die wollen doch von dir nichts, du bist doch ein Deutscher. Und dann habe ich da gesehen, wie sie haben gesagt, runter mit dem, der raus und macht den Mund auf. Haben sie alle den Mund nachgeschaut zuerst, die Leute. Sie sind aber mein Bett nicht gekommen. Sie haben der Saal hinter rechts umgegangen. Und da haben sie die Leute rausgesucht, weil ich, und ich habe da noch aufstehen können. Bin dann rumgelaufen und gesagt, was stinkt so in dem Saal hin? Dann sehe ich, der Albin hat der Kreis, war ich da jetzt der Blockführer. Schau mal. schau mal dahinter. Und dann habe ich geschaut, als unter dem Boot, da lief der Eider rum, ganz weißer Eider. Da sind die Leute halb verfault an die Knochen, an die Beine. Und die Hände haben sie verbunden gehabt. Und das hat so gestunken. Und die Leute, die wurden immer dann rausgesucht und weggeführt. Sagen wir, ich habe das mit eigenen Augen 30 oder 40 Mal gesehen. Man hat nicht den Wunsch, das zu registrieren. Wie er mit seinen Gehilfen auf das flache Dach dieses Bunkers seine Gasmaske aufsetzte, seine Kollegen machten ebenso, die Zyklon B Büchse aufriss und den Inhalt in diese Stutzen hineinwarf. Und jedes Mal ein paar Sekunden später ein Schrei erstickt, gedämpft durch diese Betondecke. Manchmal ein hundertstimmiger oder mehr hundertstimmiger Schrei. Und jedes Mal ein paar Minuten später quoll der braun- oder braungelbe Qualm aus dem Schornstein. Die sind beide an zwei Schemmeln rittlings gesessen und haben solche kleine, wie soll ich sagen, Dirigentenstäbe gehabt. Und die wir Häftlinge, also ich spreche von dem Block, als ich drin war, ich kann nicht von anderen Blöcken schreiben, aber wahrscheinlich war es auch bei den anderen so. Und wir sind im Gänsemarsch vorbeigelaufen und zwei Gänsemärsche, hier beim Kaduk und bei dem Klausen, das ist der richtige Name, und die haben im Vorbeimarsch nicht gefragt, kein Mensch was gefragt. Also ich persönlich, meiner Meinung nach, habe ich den Eindruck gehabt, dass beide besoffen waren, vielleicht täusche ich mich. Und die haben kein Mensch was gefragt, sondern im Vorbeimarsch haben sie mit dem Stöckchen auf einen gezeigt. In der Seite standen hier rechts und hier links standen einige Blockschreiber mit Blöcke und haben dem anderen nur die Nummer aufgeschrieben. Und das wussten wir vorher schon und hat sich auch nachher herausgestellt, die waren schon tot als ihre Nummer. Also es ist nur, ich glaube bestimmt, dass es wahllos war, man hat niemand was gefragt, nur aus Laune irgendwo hat er mir die Nase oder das Gesicht nicht gefallen, hat er mir die Stöckchen gezeigt und das war dann der Tod. Man hat auch unter uns Häftlinge gesagt, die sind tot, ne? Die sind doch zwar im Lager marschiert, aber man hat sie als tote Leute angesehen. Aktenvermerk SB, Sonderbehandlung, Liquidation, der Arbeitsdienstführer, der Oberscharführer, Erschießung, Abspritzung, Arbeitsdienstführer, Individualselektion, Gaskammern. Ich persönlich habe nicht entschieden in Auschwitz über Leben und Tod. Das ist nicht wahr. Das war Selektion persönlich und nicht durchgeführt, Untersturmführer oder Obersturmführer war das gewesen, Selektion durchgeführt. Ich persönlich keine Selektion durchgeführt. Das war ich nicht gewesen. Blockführer mit Einsatz der Juden oder mit Arbeitskräften gar nichts zu tun gehabt. Arbeitseinsatzführer, Oberscharführer, der Unterscharführer. Die haben die Häftlinge zum Arbeit eingesetzt. Wir Blockführer und Rapportführer haben die Häftlinge nicht zum Arbeitseinsatz eingesetzt. Der Entwesungskommando, Block 28, das Stammlager, Burgenauer Lager, Frauenlager, Männerlager, fahrbare Desinfektionswagen, Desinfekter, Außenkommando, Kalfakter, Nebenlager, Standortarzt, Häftlingsarzt, Oberscharführer, Standortarzt, Häftlingsarzt, Häftlingsarzt, Block 28, Block 28, Auschwitz, Entwesungskommando, Leichenträgerkommando, Desinfektion, Stammlager, Desinfektion, Frauen im Stammlager nach Burgenau verlegt worden, blockweise das Stammlager desinfiziert, Block 28, Block 28, Aufstellung der Desinfektion, STG zusammen, Dienst gemacht im HKB, mehrere Desinfektionskommando, Block 10 desinfiziert, SS-Desinfektor, die Entwesung mit den Zyklon B, Bottichverfahren, Zyklon B, Gasmasken, selbstständig ein Block vergast. Bei der Lagerleitung deniziert, keine Selektion durchgeführt. Der Häftlingsarzt, 20 oder 30 Häftlinge haben sich krank gemeldet. HKB Lager 4, Krankenbau. Ich habe ja vieles von selbst nicht gewusst. Ein Teil dieses Ganges war am Ende mit Decken verhängt. Vor diesen Decken stand eine Anzahl von Häftlingen, entkleidet. Und nachdem dort niemand anderer zu sehen war, bin ich hinter den Deckenverschlag gegangen und da konnte ich beobachten, dass ein eben hereingerufener Häftling sich auf einen Hocker setzen musste. Oder er wurde aufgefordert, die linke Hand über die Augen zu geben. Er wurde gefragt, woher er kommt. Das ist in verkehrter Reihenfolge gewesen. Also zuerst wurde er gefragt, woher er stammt, und dann hat man ihn aufgefordert, die linke Hand über die Augen zu legen, und dann hat der Klär gespritzt in die Brust. Ich habe gewusst, dass solche Sachen gemacht werden, aber der Anblick als solcher und das momentane Erlebnis ist so eine Schockwirkung gewesen, und Claire sieht mich und bellt mich an und was willst du hier und schau, dass du rauskommst, dann kommst du da gleich mit und so. Inmitten der Nacht haben wir gehört, was Furchtbares, Schreie und ein Jammern und Fluche. Am nächsten Tag haben wir gehört, das ganze Zigeunerlager wurde vergast. Und das war eben das Jammern und diese Schreie und diese Fluche inmitten der Nacht. Wir standen Appell. Und draußen fuhren die Lastautos mit den nackten, schreienden Frauen. Entschuldigen. Sie schrien zu uns Männern herüber. Sie erhofften uns von unseren Männern, von den natürlichen Beschützern, eine Hilfe. Sie schrien. Und wir standen wie gelähmt und zitternd und sahen nur hinüber. Voran an der Spitze ein Motorradfahrer, dann ein Lastauto, dahinter wieder ein SS-Mann auf einem Motorrad und wieder ein Lastauto. Und so kam diese Kolonne. Eines Tages waren wir Zeugen, wie eine dieser Frauen vom Lastauto heruntersprang, von dem fahrenden Auto. Der SS-Mann, der hinten mit dem Motorrad nachfuhr, schoss sie nieder. Das nächste Lastauto wurde angehalten, der Leichnam hinaufgeworfen und weiter ging die Fahrt. Und am Ende dieser Kolonne fuhr der Wagen vom Roten Kreuz. Aber er hatte keine Kranken. Er führte das Giftgas. Es war das eine der, ich möchte sagen, der schändlichste Missbrauch dieses internationalen Zeichens der Menschlichkeit. Auschwitz, Stimmen. Aus Originaltonmitschnitten der Verhandlungen im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965. Ton: Matthias Kirschke. Realisation: Ronald Steckel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie und Redaktion: Götz Schmedes.